Schwarz wird stets gemalt, der Teufel. Kriminalhörspiel in 3 Folgen von Edward Boyd, aus dem Englischen von Hubert von Bechtolzheim und Marianne de Barde. 3. Teil. Regie Heiner Schmidt. Steve Gardner aus London ist in die Einöde geraten, genauer gesagt ins Loch Derrick Hotel im schottischen Hochland. Er sucht dort Judy Clark, ein Mädchen, das er vor einiger Zeit verlassen hatte. Er findet Judy auch, aber nicht allein. Bei ihr ist der Schönling Calder. Inspektor Gordon aus Glasgow hat sich ebenfalls in diesem Hotel eingemietet. Er sucht den Mann, der vor genau einem Jahr den armen Kesselflicker McPhee im nahen See erstochen hat. Noch am selben Abend geschieht ein zweiter Mord. Calder ist diesmal das Opfer. Und genau wie vor einem Jahr funktioniert auch das Telefon nicht. Das jedenfalls erzählt Captain Bevis, ehemaliger Olympiasieger und jetzt Herr auf dem Gut Derrick Lodge. Er hatte sich vor einem Jahr in der Mordnacht den Fuß gebrochen. Weil das Telefon nicht ging, konnte ein Arzt erst am nächsten Tag geholt werden. Für die Polizei ist Judy Clark verdächtig. Die Nagelfeile, mit der Calder erstochen wurde, gehört ihr und sie war auch dabei, als Calder starb. Nur Steve glaubt uneingeschränkt an ihre Unschuld. Judy entlasten könnte nur der alte Mr. Ketch, der den Mörder zu kennen scheint, ihn aber nicht verraten, sondern zu einem Geständnis bewegen will. Das gelingt nicht. Als er den Mörder nachts am Creek's Point trifft und ihm Vorhaltungen macht, wird er vom Felsen gestürzt und ist tot. Steve, der ihm gefolgt war, konnte den Täter wegen der Dunkelheit und des dichten Nebels nicht erkennen. Darauf sucht Steve Mrs. McPhee, die Frau des ermordeten Kesselflickers, auf, um vielleicht dort eine Spur zu finden. Sie scheint auch eine Menge zu wissen, sagt ihm aber nur, ihr Mann habe sterben müssen, weil er lesen und schreiben konnte und weil er sich nicht mehr geduckt habe. Anschließend lässt sich Steve von Elsbeth MacDonald den Teufel beschreiben, den sie in der Mordnacht vor einem Jahr gesehen haben will. Er sei riesengroß, schwarz und nackt gewesen, erzählt sie ihm. Als Steve ins Hotel zurückkommt, ist Inspektor Gordon sauer, denn er fühlt sich von Steve an der Nase herumgeführt. Er war am Creek's Point, aber dort lag keine Leiche, auch nicht die von Mr. Ketch. Ich hatte alles noch in meinen Ohren, alles noch vor meinen Augen. Seine makabre Ansprache an wen? Das makabre Gepfeife von wem? Den Schrei, den Fall, den toten, zerschmetterten Körper. Und jetzt pflanzte sich ein Polizist in ausgebeulten Tweed-Zivil vor mir auf und hustete mir was und behauptete, nichts davon sei je gewesen. Aber das ist ja verrückt. Schon. Aber was oder wer soll heißen, die Geschichte oder der Geschichtenerzähler? Bleibt abzuwarten. Aber ich war doch Zeuge und habe Ketch tot daliegen sehen. Warum haben wir ihn da nicht gesehen? Irreführung der Polizei ist eine ernste Sache, Gardner. Die wirksamste Irreführung der Polizei wäre, sie ihrer eigenen Schlauheit zu überlassen. Das möchte ich nicht gehört haben. Ach, ihr Polypen seid doch alle gleich. Im entscheidenden Moment werden die Scheuklappen runtergelassen. Und was soll ich davon haben, wenn ich ein Märchen aufbinde? Das müssten Sie sich selbst am besten beantworten können. Ja, kann ich aber nicht. Frage also zurück an Sie. Irreführung zwecks Ablenkung wäre zum Beispiel eine mögliche Antwort. Ach, und warum das? Aus Loyalität zu Judy Clark. Das glauben Sie doch wohl selbst nicht. Nur wenn ich Nächstenliebe übe. Ach, verschonen Sie mich. Wenn Ketch hier hereinspaziert kommt und mich einen Lügner nennt, dann brauchen Sie Ihre Nächstenliebe. Warum? Weil dann der jüngste Tag gekommen ist. Sie haben einen finsteren Humor. Ich? Also gut. Angenommen, ich habe fantasiert. Wo ist Ketch? Wir suchen ihn. Na, guten Erfolg. Ich nehme an, dass er durchgedreht hat gestern Nacht und stiften gegangen ist. Als ich ihn zuletzt gesehen habe, gestern Nacht, war er von stiften gehen weit entfernt. Gardner, ich glaube, Sie sollten es wissen. Ja, Judy wird verhaftet. Ja. Wann? Heute Nachmittag wahrscheinlich. Weiß sie es? Nein. Und ich soll es ihr beibringen. Ist das der Plan? Sie sind einer der wenigen Leute, die mir manchmal wirklich schwer im Magen liegen, Gardner. Heiland, wer will denn da liegen?

bei weitem nicht so viele erstklassige Antworten. Und schließlich drehte ich mich zur Wand und schlief. Sie hörten »Schwarz wird stets gemalt, der Teufel«, Kriminalhörspiel in 3 Folgen von Edward Beuth. Aus dem Englischen von Hubert von Bechtolsheim und Marianne de Barde. 3. Teil. Die Personen und Sprecher waren Steve Gardner, Hans-Peter Hallwachs. Inspektor Gordon, Werner Schumacher. Captain Bevis, Hans-Jörg Fellmi. Judy Clark, Christine Davis. Celia, Hannelore Huger. Sally Stewart, Heidemarie Rohweder. Anwalt Purdy, Fritz Rasp. Radiosprecher Rolf Klein. Regie Heiner Schmidt. Sie hörten eine Produktion des Südwestfunks aus dem Jahre 1972.